Glaubst du denn nicht, es kann was anderes geben? Viele versuchen, unser Kult zu zerstören. Sie wollen nicht begreifen, dass sie nicht zu uns gehören. Sie machen uns schlecht, wo es nur geht. Alles, was sie sieht, ist, was in der Zeit geschieht. Es ging jetzt nicht der Boomer in unserem Land. Doch die Wahrheit über uns hat noch keiner erkannt. Zeichen der Zeit hetzen sie gegen unser Kult. Unser Kult im Zeichen der Zeit. Für alles, was geschieht, gibt man uns die Schuld. Doch eines Tages kommt die Wahrheit ans Licht. Dann sehen wir endlich unser wahres Gesicht. Verfolgt und gejagt, da hast du verspielt. Der letzte Dreck, hast den Hass gesehen. Du bist ein Krimineller, gehörst dir nicht nass. Die Wirklichkeit ist anders, du wirst trotzdem der Hass. Im Zeichen der Zeit hetzen sie gegen unser Kult. Unser Kult im Zeichen der Zeit. Für alles, was geschieht, gibt man uns die Schuld. Doch eines Tages kommt die Wahrheit ans Licht. Endlich unser wahres Gesicht. Endlich unser wahres Gesicht. Gesicht.